Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Das ist jetzt unsere letzte Talk-Woche vor der Domian-Sommerpause. Ich hoffe, ihr hattet ein sehr schönes Wochenende. Heute Nacht, wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag, eine freie Telefon-Talkshow, eine offene Telefon-Talkshow. Meine obligatorische Frage also an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ihr könnt mich zu jedem Thema anrufen, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Erste Anruferin, Brigitte, 48 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Brigitte. Ja, weißt du, das ist sehr schwer, worüber ich reden möchte. Weißt du, ich habe meine Mutter im Krankenhaus gehabt. Mhm. Und dann bin ich anschließend zu meinem Vater gefahren, mhm, und hab den besucht. Boah, ich bin jetzt so nervös. Ach egal, red einfach mal drauf zu. Wann war denn das mit deiner Mutter? Wann lag sie im Krankenhaus? Ja, das ist jetzt so 4-5 Monate her. Mhm. Mhm. Und als ich bei meinem Vater war, ich war eine Zeit bei ihm mit einer Bekannten, die ist dann abgehauen. Und auf einmal hat mein Vater zu mir gesagt, er will mit mir schlafen, er wird mir 100 Mark geben. So, und dann habe ich gesagt, nein, ich mache das nicht. Moment, ja, das wollen wir mal langsam besprechen. Ja. Wie alt ist dein Vater? 82. 82. Ja. Wie war bisher dein Verhältnis zu deinem Vater? Gut. Gut, ein ganz normales Tochter-Vater-Verhältnis. Ja, immer. Ist der Vater gesund? Eigentlich ja. Auch geistig fit noch? Würde ich sagen, ja. Aber wenn ich ihn jetzt darauf ansprechen würde, würde er wieder sagen, er hätte das nicht gesagt. Dann kam ja noch viel schlimmer. Ich habe dann gesagt, dass ich das nicht machen würde. Und dann hat er zu mir gesagt, pass mal auf, ich sollte ihm das mit der Hand machen, er würde mir dann auch 100 Mark geben. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht machen. Und ich bin dann auch abgehauen, weil ich das nicht mehr verkraften konnte. Ich bin dann gegangen, weil ich hatte sowieso eine ganz schlimme Zeit. Mein Mann, der lag im Krankenhaus, der hatte 2 Herzinfarkte, 2-mal Stillstand. Und weißt du, das war dann alles zu viel für mich. Du bist dann gegangen? Ja. Hast du seitdem Kontakt mit ihm gehabt? Ja, ich bin wieder zu Hause gewesen, aber nur mit meinem Mann. Hast du es deinem Mann erzählt? Den habe ich das erzählt. Der war auch irgendwie unheimlich sauer auf meinen Vater. Mit meinem Bruder habe ich geredet, der ist noch sauer auf den, der hat gar keinen Kontakt mehr. Sag mal, Brigitte, ist man als Tochter, wenn einem so etwas widerfährt, wenn das Leben bisher mit den Eltern, mit dem Vater normal verlaufen ist, ja, ist man da nicht viel mehr als nur sauer? Ja. Bricht da nicht eine ganze Welt zusammen? So, die ist für mich irgendwo zusammengebrochen, weil ich auch ganz alleine zu Hause war. Mir konnte keiner helfen die Nacht, wo das passiert war. Ja, nein, denkt man auch nicht darüber nach, was ist denn jetzt mit dem Mann los, mit dem Vater? Habe ich mich immer in ihm getäuscht? Ja, ich habe mich in dem getäuscht. Ich habe auch manchmal Stinkwut. Ich bin so voller Hass manchmal. Und einfach Hass und Wut. Es ist ja so in doppelter Hinsicht so schlimm. Einmal, dass er natürlich der eigenen Tochter so ein Angebot macht oder diesen Wunsch an sie heranträgt und sich dann noch bezahlen will dafür. Ja. Ja, im Moment, ich kam mir so wie so eine Nutte vor. So, weißt du, so. Ist deine Mutter wieder gesund? Ja, die ist wieder gesund. Aber meine Eltern haben eben auch dieses Problem, dass meine Mutter nicht mehr mit meinem Vater schläft. Und ich nehme an, dass er vielleicht gedacht hat, er könnte das jetzt mit mir machen. Mhm. Du hast es deiner Mutter aber nicht erzählt. Ich wollte schon zweimal, aber ich habe dann kurz vorher das nicht geschafft zu sagen, weil meine Mutter leidet ja auch selber darunter. Mhm. Weil die muss auch wirklich viel leiden. Wo leidet sie darunter? Weil sie will nicht und mein Vater, der möchte am liebsten morgens, mittags und abends. Lag deine Mutter wegen einer sehr schweren Erkrankung im Krankenhaus? An und für sich würde ich sagen, ja. Sie war geistig ganz weggetreten. Du konntest mit ihr die ersten Tage gar nicht reden. Und was war es? War es ein Schlaganfall oder? Nein, die war ausgetrocknet und da hat der Arzt gesagt, also dann, wenn die ausgetrocknet sind, reden die Leute auch ganz wirres Zeug. Aber meine Mutter hat sich wieder sehr gut erholt. Was heißt ausgetrocknet? Hat sie zu wenig getrunken? Ja. Oder? Ach so, ja. Und dadurch gab es einen Kollaps, einen Zusammenbruch quasi. Mhm. Ja. Mhm. Und jetzt ist er aber wieder relativ fit und gesund. Ja. Mhm. Deswegen, mein Vater war jetzt im Krankenhaus, ich wollte ihr das erzählen, aber ich habe mich dann nicht getraut. Merkt sie denn nicht, dass da irgendwas nicht stimmt zwischen euch? Nein, weil ich fahre alleine gar nicht mehr nach Hause. Ja gut, aber das fällt ihr doch auf, dass du nicht mehr alleine kommst. Wahrscheinlich bist du früher immer alleine gekommen, oder? Ja, öfter schon mal. Mhm. Nee, ich fahre auch heute jetzt, also wenn ich fahre, nur noch mit meinem Mann. Mhm. Weil ich möchte auch alleine nicht mehr mit meinem Vater sein. Mhm. Also die Mutter hat dich noch nicht angesprochen hier, Brigitte, ist irgendwas, was ist denn los? Und nein. Das nicht. Mhm. Nein. Mhm. Dafür hat die Mutti selber zu viel Kummer. Sag mal, in dem Moment, ich möchte nochmal auf die Situation zurückkommen, als er das zu dir gesagt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass einem da als Kind, als Tochter, die Luft so weg bleibt, dass man eigentlich fast gar nichts antworten kann, weil man so geschockt ist. War das bei dir so? Das war bei mir genauso. Mhm. Ich konnte nichts mehr sagen. Ich habe dann gesehen, dass ich mich ganz schnell verdrücke. Mhm. Aber weißt du, wenn du mich gesehen hättest, ich war auf dem Weg zum Bahnhof, ich hatte vorgehabt, mich vorm Zug zu schmeißen. Mhm. Aber ich konnte das nicht machen, weil ich habe ja zwei Kinder. Mhm. Ja, und dann musste ich ja auch an meinen Mann denken. Natürlich. Aber es bricht eben eine ganze Welt zusammen, auch eine Vergangenheit bricht zusammen. Ne? Das Bild vom Vater, das man früher hatte und wie man ihn vielleicht auch in Ehren gehalten hat bisher. Ja, ne? Ganz bestimmt. Mhm. Ganz bestimmt. Der Bruder, wie alt ist der? Mein Bruder ist 52. 52. Ja. Hat der das irgendwie eingeordnet, kommentiert? Nein, das ist auch bei meinem Bruder so einen ganz doofen Zufall rausgekommen, weil mein Bruder mir auch so was Ähnliches von einer Bekannten erzählt hat. Mhm. Und dann habe ich hier einen Nervenzusammenbruch gekriegt und habe geweint. Achso, du wolltest ihm das gar nicht so direkt erzählen? Nein, aber ich habe dann hier also einen Nervenzusammenbruch gekriegt, habe geweint und da hat mein Bruder gemerkt, dass was nicht stimmt. Mhm. Und dann habe ich ihm nur das Attest von der Ärztin, die nachts noch hier war bei mir, habe ich ihm das gezeigt und dann ist mein Bruder ausgerastet. Das heißt, er glaubt dir das? Ja, mein Bruder glaubt mir das hundertprozentig, weil der das auch schon mal bei meiner Schwägerin probiert hat. Ach so. Ja. Ach so. Wusstest du das? Oder ist das jetzt rausgekommen? Ja, aber ich habe das verdrängt, weißt du, weil er schon zu lange zurückliegt. Verdrängt und man nimmt es vielleicht auch nicht so ernst. Genau. Weil nicht sein kann, was nicht sein, weil nicht sein darf, was nicht sein kann. Ne? Der Vater, man beschädigt das Bild ja auch nicht so gerne von dem Vater. Ja. Hm. Hat denn dein Bruder den Vater angesprochen, damals, als es mit der Schwägerin war, oder jetzt, als es mit dir war? Meine Schwägerin hat also meinen Bruder zurückgehalten. Mein Bruder wollte also den Wilden auf den los, aber meine Schwägerin hat den zurückgehalten. Ja, und mein Bruder wollte das auch mein Vater fragen, warum er das jetzt wieder gemacht hat. Und ich habe zu meinem Bruder gesagt, wenn du das machst, dann bringe ich mich um. Mhm. Und du möchtest nicht, dass der Vater konfrontiert wird damit? Ja. Warum nicht? Weil ich meine Mutter da raushalten möchte. Mhm. Ich glaube, das ist auch in Ordnung so, Brigitte. Ich glaube, es ist auch nicht richtig. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 80. Auch 80, ja. Also auch eine alte Dame. Ja. Ihr diesen Kummer jetzt so zu machen, ihr diese Schande jetzt so zu bereiten, sie wird sich auch ungeheuer schämen. Ich weiß. Sie wird mir das wahrscheinlich auch vielleicht gar nicht glauben oder vielleicht doch. Aber irgendwas bleibt dann doch hängen. Ja. Also ich würde es der alten Frau auch nicht erzählen. Ja. Was soll man ihr das Leben jetzt noch schwerer machen, als es vielleicht oder ohnehin schon hat, wie du gerade gesagt hast? Weil, weißt du, wenn mein Vater von ihr das auch will, ne? Mhm. Und sie sagt, nein, der kann so hysterisch und so, so, das ist irgendwie ist das ein Tyrann geworden, weißt du? Mhm. Ne, aber ich finde, hat nichts damit zu tun, dass er das seiner eigenen Tochter vorschlägt. Mhm. Also das ist mir auch schon klar. Mhm. Siehst du deinen Vater so, dass, wenn er so einen starken Trieb auch in dem Alter noch hat und den nicht befriedigt bekommt, hast du Sorge, dass er irgendwelche Dummheiten machen könnte? Ja, bei meinen Eltern kommt eine Putzfrau. Und ich habe meinen Vater den Abend auch gewarnt. Ich habe gesagt, wag dich nicht, das bei der Frau zu machen. Mhm. Ich sage also, dann ist für mich schlimm. Und ich warne dich, habe ich nur noch gesagt. Mhm. Das Schlimme kam ja dann abends noch, Domian. Ich bin dann nach Hause gefahren, ne? Und dann hat er mich ja nochmal angerufen. Aber das ist wirklich wahr, wirklich. da hat der mich angerufen und hat gesagt, hör mal, ich habe gerade Besuch gehabt, eine Nachbarin war hier. Ich sage, was wollte die denn? Ja, sagt er, Brigitte, wir haben nichts zusammen, aber die hat mir das mit der Hand gemacht und das glaube ich ihm nicht. Hm. Dass du überhaupt dann noch bereit warst, mit ihm am Telefon zu sprechen danach? Ich weiß, ich habe ja dann auch gesagt, pass mal auf, ich sage, weißt du, was du mir angetan hast? Ich sage, weißt du, wie es mir geht? Ich sitze hier und bin nur am Weinen. Hm. Die Kinder fragen, was ich habe und ich kann den Kindern das nicht sagen. Hältst du es für möglich, dass er dich angerufen hat, um dich nochmal zu ärgern oder dich daran aufzugeilen vielleicht an dem... Also, ich denke gerade, Brigitte, also auf jeden Fall finde ich, um es nochmal zu unterstreichen, wichtig, dass die alte Frau da rausgehalten wird, deine Mutter. Aber es einfach so laufen zu lassen, ist vielleicht auch nicht richtig. Wäre denn nicht eine Möglichkeit, dass ein Mann, also sei es jetzt dein Mann oder vielleicht doch der Bruder, unter vier Augen mit dem Vater, keine Schreierei, aber ein verdammt ernstes Wort mal redet? Mein Bruder würde das machen, aber Domian, ich halte den immer davon ab. Vor was hast du Sorge? Ja, ich weiß nicht, ich habe immer davor Angst, weißt du, wenn meine Mutter das rauskriegt. Na gut, aber das könntest du ja nun mit deinem Bruder genauso besprechen, dass ein Zeitpunkt abgefangen wird, dass die Mutter es nicht mitbekommt. Ja, und ich weigere mich immer davor. Warum? Weil ich Angst habe. Vor was? Ich kann dir das nicht beschreiben, ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall Angst, dass der das sagt, dass vielleicht mein Vater umfällt und da auch einen Herzinfarkt bekommt und weißt du, er ist aber so schwach auf die Beine, Domian, wenn der mich angefasst hätte, ich hätte den umschmeißen können. Also du hast die Sorge, wenn er jetzt konfrontiert wird mit dem Thema, dass er vielleicht auch einen gesundheitlichen Schaden davon trägt oder was ganz Schlimmes passiert. So. Genau. Und ich muss sehen, wie ich alleine damit fertig werde. Andererseits, das ist jetzt eine ganz schwierige Entscheidung. Andererseits macht er der Mutter das Leben zur Hölle. Er begeht vielleicht Dummheiten mit der Angestellten, mit der Putzfrau oder irgendwelche anderen Dinge. Ja, ich weiß, Domian. Deswegen, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Mhm. Teilt denn zum Beispiel dein Bruder, er kennt deinen Vater eben auch gut, teilt dein Bruder auch diese Sorge, dass er vielleicht einen Herzinfarkt kriegt vor Angst oder vor Scham oder weiß ich was, wenn er mit ihm reden würde? Ich weiß nicht, also mein Bruder hätte da keine Hemmungen. Na gut, dass er keine Hemmung hat, ist ja eine andere Geschichte. Die Frage, hat dein Bruder auch die Sorge hat er also nicht. Dass nein, das wäre meinem Bruder, glaube ich, auch egal. Das wäre dem egal. Also, ich könnte nicht damit leben, wenn meinem Vater noch was passieren würde. Das ist auch so eine Sorge, die ich habe. Andererseits wäre es auch sehr schlimm, wenn etwas anderes passieren würde. Ich weiß das alles. Das habe ich schon 100 Mal mit meinem Bruder durchgekommen. Ist denn dein Bruder ist ein impulsiver Mensch? Ja. Wie ist denn dein Mann? Ist das ein ruhigerer Typ? Ja. Würdest du dem das zutrauen, dass er mit dem Vater mal ein paar ernste Worte redet? Domian, das kann ich nicht, weil ich dann Angst habe, dass der Horst sich aufricht und dann auch einen Herzinfarkt wiederkriegt und mir vielleicht. Achso, der ist ja auch krank dann für deinen Mann, ja. Ja. Das kann ich nicht. Ich möchte auch nicht, dass der Horst das macht. Gibt es, ich frage jetzt einfach mal so, sind deine Eltern irgendwie in einer Kirche engagiert, eingebunden? Nein, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Die leben eigentlich nur zu Hause in der Bude. Also es gibt keinen, ich war gerade so auf der Idee, vielleicht gibt es einen sehr vertrauensvollen, würdigen Pfarrer, mit dem man vielleicht einen beziehen könnte, der man mit ihm redet. Das hältst du für nicht möglich? Ja, ich hätte hier einen ganz netten Pfarrer, unseren Pfarrer in unserer Gemeinde. Aber der kennt deinen Vater nicht? Nein. Es müsste jemand sein, der deinen Vater auch kennt und umgekehrt. Die gehen ja auch nicht in die Kirche, die haben auch keinen Kontakt, also da brauchte ich auch nicht fragen. Hast du sonst keine Idee, gibt es sonst keinen Mann, den er, dein Vater, auch sehr ernst nimmt, den man vielleicht diese heikle, oder ein Arzt vielleicht, ein Hausarzt? Ich hätte noch einen Bruder, aber bei dem Bruder wird das wahrscheinlich alles noch viel schlimmer enden. Ich glaube, der wird mein Vater auch noch ein volles Schnauze hauen. Nee, das darf natürlich so nicht sein. Eben. Lass uns nochmal mit dem Arzt. Haben deine Eltern einen festen Arzt? Ja, pass mal auf, ich habe ja mit der Ärztin auch geredet. Sie weiß das Problem zu Hause auch. Und die wollte den mal schon zum Urologen schicken, damit er überhaupt was kriegt, damit das mal nachlässt. Könnte denn diese Ärztin mit ihm vielleicht mal ganz ruhig reden? Ja, ich habe der Ärztin auch gesagt, ich möchte nicht, dass die mit ihm redet. Ja, aber irgendwas, ich glaube schon, dass irgendwas passieren sollte, Brigitte. Vielleicht auch, auch für deine Mutter und für all das, was geschehen könnte. Er hat ja nun auch, also bei allem Respekt vor dem Alter, er hat ja nun etwas ganz Schlimmes getan. Ja. Er wollte seine eigene Tochter zum Sex haben. Ja. So, und dann kann man auch, sicher, man hat immer Angst, dass vielleicht noch was Schlimmes passiert, dass er einen Herzinfarkt kriegt, aber ja. Er hat was Schlimmes gemacht und das sollte man nicht einfach jetzt so im Raum stehen lassen, finde ich. Ich weiß, so wie heute Abend ging es mir auch wieder so schlecht, ich den Versuch nochmal durchzukommen. Brigitte, ich würde mal Folgendes vorschlagen. Lass das doch noch mal ein bisschen sacken, diese Idee mit der Ärztin. Und wenn du das gut findest, dann sprich sie doch noch mal an. Ja. Und sie vielleicht alleine mit deinem Vater mal dieses Thema anspricht. Sie muss es ja nicht ganz konkret erstmal sagen. Damit er merkt auch, da passen auch Leute auf, dass er sich da zurückhält. Ja. Ich finde, man muss mit ihm reden. Also das ist, glaube ich, schon meine Auffassung jetzt nach unserem Gespräch. Ja, als ich die Notärztin hier hatte, ich habe mir da so eine Bescheinigung für einen Arzt, hat sie mir ja ausgestellt, den habe ich mir auch fotokopiert, weil ich gesagt habe, das sind Dinger, die man nicht glaubt. Ja. Ich habe mir das fotokopieren lassen, dass ich das also wirklich... Ich mache noch einen Vorschlag. Ja. Das ist so ein heikles Thema, da sollten auf jeden Fall ein paar Leute jetzt mal was zu sagen. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin, der Annette, die jetzt zugehört hat, auch noch mal ein paar Worte redest. Vielleicht hat die Annette noch einen anderen guten Vorschlag. Ja. Das heißt, du legst jetzt auf, wir rufen dich gleich wieder an und du kannst mit Annette weiterreden. Ja. Sollen wir das so machen, Brigitte? Von Herzen alles Gute. Dankeschön, Domian. Auf Wiederhören. Mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ha, jetzt ist jemand dran, dessen Namen ich nicht wahrscheinlich gut aussprechen kann. Matavi, stimmt das? Matavi. Genau. 19 Jahre alt. Ja, genau. Entweder kommst du aus Indien oder ist es ein türkischer Name? Das ist indisch, da hast du schon recht. Ein indischer Name. Perfekt. Matavi. Genau. Schön hört sich an. Ja, ich finde nicht so toll. Aber. Du findest nicht so schön. Na gut, für uns klingt das so fremdländisch. Hat der eine Bedeutung, dieser Name? Ja, das ist peinlich. Das heißt die Honigsüße. Auch so süß, die Honigsüße. Super süß. Die Honigsüße. Ja. Ist es sehr ernst, weswegen du mich anrufst? Ja, das ist schon ein heikles Thema, worüber man sich in Deutschland unterhalten könnte. Ja. Mhm. Und zwar, ich bin vor anderthalb Wochen zusammengeschlagen worden von Skinheads. Wo? In Essen. In Essen? Mhm. Da, also du siehst, das vermute ich mal, wenn du Inderin bist oder indischen Ursprungs bist, halt auch nicht deutsch aus, logisch. Ja. Das heißt, du bist sehr auffällig auf der Straße auch, hast eine etwas dunklere Haut vermutlich, oder? Ja, genau. Mhm. Und ich war mit drei Freundinnen in Essen gewesen, wollten ganz normal einen Kinoabend machen und anschließend was trinken gehen. Und das Kino ist nur erreichbar durch so eine Seitengasse. Mhm. Und dann kamen uns vier Skinheads entgegen und ich muss dazu sagen, die Freundinnen, mit denen ich los war, sind alles Deutsche. Mhm. Und dann kam ein dummer Spruch irgendwie, ich dachte, die gehen auch vorbei oder, aber dann kam auch sofort ein Spruch wie, sag mal, schämt ihr euch nicht mit so einer Negerin durch die Gegend zu laufen. Mhm. Und daraufhin meine Freundin, eine von denen sagte, sollten lieber die Schnauze halten, sonst würden sie es uns zu tun kriegen. Nur haben wir leider Gottes, eher gesagt, ich den Kürzeren gezogen. Mhm. Wie viele Jungs waren das? Vier. Vier. Mhm. Was ist dann genau passiert? Dann haben die sich um mich gestellt, also sprich erstmal meine Freundin, um mich irgendwie doch zu beschützen. Mhm. Und dann hat sich ein Skinhead meine Freundin erstmal geschnappt, die zur Seite geschubst, sodass er mich erreichen konnte. Und hat mir dann erstmal eine Ohrfeige gegeben. Mhm. Und dann wollte ich erst zurückhauen, was ich mich allerdings nicht getraut habe. Ja, verständlicherweise. Ja, und dann hat er mir in die Kniekehlen getreten, sodass ich dann auf den Boden gesunken bin. Mhm. Und dann hat er mir in die Rippen getreten. Mhm. Und wie ging es denn weiter? Ja, dann habe ich da gelegen und... Und die anderen Freundinnen wurden in Schach gehalten weiter von denen? Genau, ja. Mhm. Also habt ihr nicht um Hilfe gerufen? Es ist ein Seitengast gewesen, es kamen Leute vorbei, es waren teilweise Pärchen oder vereinzelte Personen, aber man kann von den Leuten, glaube ich, auch nicht erwarten, dass sie da stehen bleiben. Ich glaube, die hatten alle selber dann Schiss. Mhm. Wie viel Uhr war das? Halb eins noch. Nachts? Ja. Mhm. Also ihr habt gerufen und geschrien und die Leute haben nichts gemacht? Ja, genau. Es hat niemand... Es hat keine Aufmerksamkeit irgendwie geschenkt. Aber die haben, du bist sicher, dass die, ihr seid sicher, dass die das mitbekommen haben? Die haben, es, wir gingen ja genau neben uns vorbei, also die haben ja gesehen, dass ich da zumindest am Boden lag. Und die anderen da... Wie endete dann das Ganze? Ja, also dann haben sie mich auch sofort in Ruhe gelassen, also als sie gemerkt haben, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Mhm. Und meine Freundin, die haben dann auch versucht, sich verbal noch zu wehren, also sprich handgreiflich, also ich meine, gegen vier Männer haben wir sowieso keine Chance gehabt. Und dann sind die auch weiter gedüst, die waren auch leicht angetrunken. Und ja, dann haben sie mich aufgehoben, also so geholfen, dass ich aufstehen konnte, und dann sind wir ins Krankenhaus. Und ich habe 5 Rippen angebrochen. 5 Rippen angebrochen? Ja. Musstest du im Krankenhaus auch bleiben, erstmal einen Tag? Oder? Nee, im Gegenteil, also ich wollte sofort wieder nach Hause. Hast wahrscheinlich jetzt auch Schmerzen und Beschwerden. Ja, genau. Klar, das dauert ja eine... Ich kann auch gar nicht so gut lachen. Ja, das tut bei jedem, wie jeder Bewegung weh. Ja, das ist echt fies. Habt ihr denn, ihr wart im Krankenhaus, sagst du? Habt ihr denn auch, wart ihr bei der Polizei? Ja, das war anschließend. Also erstmal habe ich Anzeige gegen Unbekannt gemacht, weil die sehen sich ja irgendwo alle ähnlich. Ich habe jetzt auch kein bestimmtes Merkmal bemerkt, sprich eine große Nase oder eine auffällige Narbe oder so. Und die waren alle zwischen, ja, ich würde sagen 19 und 25. Hat die Polizei euch Bilder vorgelegt? Es sind keine vorbestraften Skinheads gewesen. Woher weißt du das? Weil es waren 2 Bilder von Skinheads gewesen, die aber nicht zusprachen, weil das waren alles Blonde. Also man sieht ja eigentlich schon an dem Haaransatz, wenn sie abrasiert sind, ob es Blonde oder Dunkelhaarige sind. Und es waren Blonde, die hatten auch blaue Augen und das waren aber die auf dem Foto waren, die hatten schwarze kurze Haare. Das heißt, die Chance, die zu finden, ist relativ gering. Die ist super gering. Es sei denn, es fällt noch irgendwas vor demnächst und die werden gepackt und die werden euch vorgeführt. Ja. Dann könntet ihr, da ihr mehrere wart, irgendwas merkt man sich schon, ne? Und kann dann einen Menschen identifizieren. Bist du hier geboren in Deutschland? Nein, ich bin in Indien geboren. Und wie lange lebst du hier? Ich lebe jetzt 18,5 Jahre hier, also ich bin adoptiert worden. Moment, 18,5 Jahre, du bist jetzt, ach 19, genau. Ja. Das kommt schon hin. Ich bin mit einem halben Jahr nach Deutschland gekommen. Ich habe eine deutsche Mutter und einen holländischen Vater, also auch wieder international. Fühlst dich als Deutsche? Ja, klar, du bist hier aufgewachsen und hast die deutsche Staatsangehörigkeit auch. Genau, und ich spreche auch die Sprache ziemlich fließend. Ja, man hört es. Und du hast auch gar keine Verbindung wahrscheinlich in deine eigentliche Heimat, ne? Nein, also ich habe damals mal rauskriegen wollen, wer meine Mutter war und wer mein Vater war. Und ich muss dazu sagen, ich habe noch eine Zwillingsschwester. Und wir sind nach der Geburt, sind wir getrennt worden. Ich bin 7 Minuten älter. Und meine Mutter, das hat sich dann im Nachhinein rausgestellt, die hat uns mit 11 Jahren zur Welt gebracht. Mit 11 Jahren? Ja. Und die ist nach meiner Schwester, sie verblutet. Also sprich, damals war auch die Medizin oder ist ja auch nicht, es lässt zu wünschen übrig in Indien. Weißt du denn, wo deine Zwillingsschwester ist? Ich habe sie gefunden, ja. Ich habe, es hat lange gedauert. Ist sie in Indien? Nein, sie wohnt in Köln-Gummersbach. Wirklich? Ja. War das damals extra so gemacht, dass beide Mädchen adoptiert werden nach Deutschland? Genau, ja, die Mädchen da hinten haben ja überhaupt keine Chance irgendwo. Die Jungen, die sind ja eigentlich mehr angesagt. Und ihre Adoption, die lief früher an als Mann, deswegen bin ich erst mit einem halben Jahr rübergekommen. Sie ist sofort nach der Geburt rüber. Hast du Kontakt jetzt mit ihr? Ja, und das war auch wieder so eine Sache. Also ich bin nach Köln, habe wie gesagt mein ganzes Taschengeld zusammengekramt, bin rüber und habe sie gefunden. Und sie lebt auch bei einer deutschen Mutter, einer Adoptivmutter. Und ich habe mich an dem Tag wirklich super gefreut, war auch hyper aufgeregt. Und dann habe ich mich mit einer Freundin von ihr in die Haare gekriegt. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war. Ist auch egal. Und meine Schwester meinte, oder die Freundin meinte zu meiner Schwester, wer ich denn sei, was ich mir denn erlauben würde, mit ihr den Streit anzufangen. Und da sagte meine Schwester zu mir, nee, das ist nur eine gute Bekannte, ich kenne sie nicht näher. Und das war für mich irgendwo der Grund, was mir auch sehr weh tat. Das kann ich verstehen, die eigene Schwester einen verleugnet. Genau, und das war auch irgendwo die einzige Person, zu der ich halt noch Bezug hatte, sprich irgendwo Kontakt zu meiner Heimat. Also dieser Vorfall ist natürlich ganz schlimm und ganz traurig. Mhm. Und da kann man nur empört sein. Ja, aber es kommt halt noch dazu, dass meine Mutter zum Beispiel sehr viele Verwandte in Aschersleben und Magdeburg hat. Mhm. Und ja, wie es so ist, sind auch Familientreffen und ich kann halt nur fast abends rausgehen. Mhm. Abends? Ja, also. Ach, damit man dich nicht so erkennt, oder? Ja, was? Genau. Mhm. Aber gerade abends ist es ja noch gefährlicher, wenn man dich dann erkennt. Ja, ich meine, mir selber macht die Hautfarbe ja gar nichts, macht ja auch manchmal Scherze drüber. Mhm. Ich meine, ich brauche mich nicht zu sonnen und gar nichts. Ja. Ich meine, mich sieht man auch nicht im Dunkeln, aber das war schon ziemlich heftig. Also da hinten noch extremer als hier, aber mich hat es gewundert, dass es ausgerechnet jetzt auch, ich glaube, es ist wieder so, dass es in Mode kommt, ja, die Hand zu heben und Heil Hitler zu rufen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich glaube es nicht. Es ist traurig. Ich glaube es wirklich nicht. Wir wollen es auch nicht herbeireden. Das ist ein Fall, den du jetzt erlebt hast, der so schlimm ist. Ja. Das muss man einfach nur verurteilen. Mir fehlen ja schon fast die Worte der Empörung. Mhm. Ne? Das ist ja völlig klar, dass man auch den Zorn kriegt. Diese Leute reden immer etwas von Deutschland, und Patriotismus und so. Diese Leute machen ja unseren deutschen Ruf kaputt. Genau. Die beschädigen auch mein Nationalgefühl. Ja. Oder ziehen alles in Misskredit, was mit Deutschland zu tun hat, wenn so etwas passiert. Ja, ich hoffe nur sehr, dass du daraus, ich meine, das brauche ich dir nicht zu sagen, es ist eine, Gott sei Dank, immer noch absolute Minderheit in Deutschland. Mhm. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass es so bleiben wird. Ja. Aber das hilft dir jetzt auch wenig, du hast Schmerzen in der Brust und es ist passiert. Ne? Und du hast natürlich Angst, demnächst rauszugehen, ist mir auch völlig klar. Und sowas hinterlässt dann Spuren. Absolut. Und da kann keiner jetzt richtig helfen. Da kann man einfach nur sagen, da musst du jetzt irgendwie für dich eine Strategie finden, da durchzukommen. Ne? Ja, Mensch, ich habe eine Kampfsportart gelernt. Ja, sowas ist vielleicht nicht gut. Ja, ja. Aber ich komme da auch nicht gegen an. Also nee, aber ich glaube, dass so etwas für einen selbst, es macht einen selbstbewusster, wenn man einen Kampfsportart beherrscht. Dass man so das Gefühl hat, zur Not, ich kann irgendwas machen. Ne? Da ist man nicht so ganz hilflos der Situation ausgesetzt. Ja, nur ich finde es eigentlich am traurigsten, weil es heißt immer, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Und im Endeffekt essen sie Spaghetti und Pizza. Mm, so ist es, ja. Und ich meine, wenn ich jetzt andere Länder sehe, wie Indien oder Griechenland, wo wirklich viele Touristen hinfliegen, um das Land kennenzulernen, die können stolz auf ihr Land sein, vielleicht aus dem Grund, okay, die Hintergründe will man vielleicht auch nicht eher erfahren, wie die Frauen da behandelt werden. Aber die Natur oder die Kultur und vor allen Dingen, die sind so gastfreundlich da hinten. Wenn man dann einst hier jemanden sieht, worauf soll Deutschland schon stolz sein? Naja, also finde ich schon, dass wir auch eine ganze Menge haben, worauf wir stolz sein können. Ja, eben, aber ich meine... Und wir wollen auch mal nicht so darstellen, als gäbe es solche schlimmen Sachen nur in unserem Land. Es gibt es in jedem Land. Es gibt es in Frankreich, es gibt es in Spanien, in England, schlimmsten Rassismus, es gibt es in den USA. Also alle haben da ihr Dreck am Stecken. Ne? Wir wollen das ganz pauschal mal verurteilen, wie schlimm es ist. Nicht nur wir sind, oder nicht nur bei uns gibt es diese Leute. Ja. Aber man sollte halt alles dagegen tun, dass diese Leute halt nicht aktiv sein dürfen, dass sie bestraft werden, dass man ihnen an den Kragen geht. Ja, von Domian, der Seite des Gesetzes. Ja, natürlich. Ja. Das ist genauso, als wenn ich sage, mich hat jetzt sagen wir mal ein Türke zusammengeschlagen, jetzt mal als Beispiel, und es dann bei der Polizei irgendwie dann gefragt wird, wie sah er aus? Dunkle Haare, dunkle Augen. Jetzt guck mal, Griechen haben dunkle Haare, dunkle Augen, Italiener. Natürlich, ja. Und Skinheads, außer wenn sie jetzt, sagen wir mal, eine auffällige Tätowierung haben oder irgendetwas, was jetzt darauf hinweisen könnte. Meine Liebe, die Honigsüße. Ach Gott, ja. Gut, dass ich danach gefragt habe. Ja. Bringt mir das jetzt nicht auf. Nein. Mach irgendwas, wenn du jetzt wieder fit bist, damit du für dich ein Selbstbewusstsein hast. Auf jeden Fall. Und wir wollen hoffen, dass sich so ein Vorfall nicht nochmal wiederholt bei dir. Nee. Und glaube es mir, du bist ja eben auch Deutsche, du weißt es ja, es sind so wenige Menschen in Deutschland, die so bescheuert sind. Die meisten sind normale Bürger und die so etwas nie machen würden. Mhm. Natürlich. Alles Gute. Ja. Matavi, was für ein schöner Name. Ich wollte nur sagen, also erstmal danke, ich bin ja echt froh, dass ich mal durchgekommen bin. Ja. Und ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch von Herzen. Und mach so weiter. Und es ist wirklich toll, wie du den Menschen zuhörst. Ich danke dir sehr herzlich. Und hoffe, dass das sich mit deiner Schwester vielleicht auch irgendwann nochmal einrenkt und wieder zurechtfindet. Denn das ist ja doch eine wichtige Sache zum eigenen Geschwister. Deine eigene Schwester, um einen guten Tag zu haben. Alles Liebe und alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. 31, 6 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Lecker warm, Mann. 1.31 Uhr, 20 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute mit einer offenen Sendung. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, hier live in der tiefen Sommernacht. 0800 5678 111. Morgen haben wir übrigens ein Thema, ein festes Thema. Das heißt, die größte Niederlage meines Lebens. So. Ach, vielleicht noch ein kleiner Nachklapp zu Freitag. Wir haben uns ja unterhalten, wir haben ja darüber gerätselt, warum Jürgen aus dem Big Brother Haus sich jetzt aus dem Geschäft rauszieht und keine Kohle machen will. Ich habe ein Fax bekommen von Nikolas aus 07621. Wir können die Musik mal wegziehen im Hintergrund. Und er schreibt, ich denke, die Firma Endemol hat Jürgen nahegelegt, sich zur Ruhe zu setzen. Astrologisch betrachtet ist Jürgen nämlich homosexuell. Somit war sein Dauergefasel von Freundin Marion, die übrigens noch niemand gesehen hat, eine Flunkerei und ist jetzt wohl aufgeflogen. Aber er hat seine Rolle gut gespielt, das Publikum fiel auf ihn herein. Das ist die Meinung von Nikolas. Der Michael schreibt, hallo Domian, meine Meinung zu Jürgen aus Big Brother ist, er hat wohl noch ein paar Leichen im Keller mit irgendjemandem oder weswegen auch immer. Ach ja, und vielleicht noch zwei kleine Fußballsprüche. Jürgen Wegmann, Zitat, zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Und Paul Breitner sagte dereinst irgendwann, da kam dann das Elfmeterschießen. Wir hatten alle die Hosen voll, aber bei mir lief's ganz flüssig. Paul Breitner. Wenn ihr da im Hintergrund übrigens was hupen hört, das sind die feiernden Fans aus Italien oder Türkei, die fahren wie Jack hier durch Köln und hupen uns hier die Nachtruhe weg. Thomas, 44 Jahre alt, guten Morgen. Oh, da war irgendwas zwischen. Guten Morgen, Jürgen. Ja, jetzt höre ich dich sehr gut. Was ist dein Thema? Ja, erstmal zu dem Thema von ihm. Da kriege ich einen ziemlich dicken Hals, wenn ich sowas höre. Das regt mich genauso auf wie Freitag der Christoph, der nicht wusste, ob er nun Hooligan ist oder nicht. Ja, das Schlimme ist, dass man so hilflos ist, ne? Wenn man es hört. Man kann das verurteilen und bedauern. Man kann ja nicht direkt jetzt eine Hilfe anbieten oder etwas tun. Nee, logisch. Man kann sich im Prinzip, wenn man Deutscher ist, nur für das Verhalten dieser Leute entschuldigen. Das anderes kann man eigentlich gar nicht machen. Ja. Jetzt zu dir. Mein Thema. Ich habe Freitag eine sehr gute Nachricht gekriegt. Na, erzähl mal, wir sind gespannt. Mein Todesurteil. Dein Todesurteil? Ja. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen. Deine Stimme ist immer etwas früher hier als deine Lippenbewegung im Fernsehen. So ist das, ja, wenn du mich im Fernsehen siehst. Ja, Moment, du hast eine gute Nachricht bekommen, sagst du ganz locker und flockig. Ja. Und du sagst dein Todesurteil. Richtig. Ich bin seit 4,5 Jahren krebskrank und bei mir hat sich jetzt zum wiederholten Mal was Neues im Kopf gebildet. Was ist das für ein Krebs? Hast du einen Tumor im Kopf? Ja. Ausschließlich im Kopf oder an anderen? Nee, das ist eine Metastase. Ich habe normalerweise Lungenkrebs. Mhm. Und die Nachricht habe ich Freitag gekriegt, dass da was Neues ist. Und ja, jetzt muss ich mal abwarten. Jetzt ist wohl Bestrahlung angesagt. Mein Problem ist, ich kann hier in meinem Bekannten- und Familienkreis nicht drüber reden, weil das belastet die Leute mehr als mich. Das ist mein Hauptproblem dabei. Also du hast jetzt die Diagnose bekommen, dass du im Kopf eine Metastase entstanden ist, ein Tumor. Und du schließt daraus, dass dieser Tumor jetzt eventuell oder in absehbarer Zeit dein Leben beenden wird. Ja, Und davon muss ich ausgehen. Und das ist für dich eine gute Nachricht? Ja, ich krebs hier seit 4,5 Jahren mit der Krankheit rum. Nein, das ist keine gute Nachricht, logischerweise. Ja, das ist ja auch schon wahrscheinlich Galgenhumor, ja, wenn man das so sagt. Ich versuche auch damit ganz, ganz gut und ganz locker umzugehen. Seit 4,5 Jahren Lungenkrebs. Ja. Haut einen das dann nicht völlig aus der Bahn? Wenn man dann hört, jetzt habe ich auch noch eine Metastase im Kopf. Nö, das ist ja die zweite. Also das sehe ich ziemlich locker. Das Problem ist nur, hätte ich das getan, was damals nach der ersten Kopfoperation die Ärzte gesagt, hätte ich das gemacht, was die Ärzte mir damals geraten hätten, sprich gleich Bestrahlung, dann hätte ich jetzt überhaupt keine Möglichkeit mehr, da irgendwas in Angriff zu nehmen. Weil man kann sich nicht zweimal bestrahlen lassen. Das jedenfalls mein Wissen von Ende 97. Und diese Möglichkeit habe ich mir Gott sei Dank noch zurückgehalten. Das heißt, es gibt jetzt keine neue Operation im Kopf, am Kopf? Wahrscheinlich nicht. Das wird sich Freitag erst rausstellen. Wo befindet sich genau der Tumor? Ziemlich mittig rechts. Und wie groß ist er? Also im Bericht steht nur fingerförmig. Von der Größe steht nicht drin. Weil ich muss da wohl nochmal geröntgt werden, richtig? Und dann wird das weitere Prozedere wird dann besprochen Freitag. Wie fortgeschritten ist der Lungenkrebs? Ja, einmal rechts eine Operation, rechter Oberlappen ist rausgenommen worden. Und links ist da auch wieder was Neues, das ist inoperabel. Da müsste man mir dann die ganze linke Seite rausnehmen. Und da hat man mir schon gesagt, das würde ich wohl kaum überleben. Und falls doch, nur noch ein Leben im Rollstuhl. Und ob das ein Leben ist, das haben wir dahingestellt. Ein Leben im Rollstuhl, wenn ein weiterer Teil der Lunge entfernt wird? Richtig. Wie kommt das? Ja, wenn ich dann nur noch ein Drittel Lungenkapazität habe, das ist ein bisschen wenig. Achso, das heißt, du hast gar nicht die Kraft, dich zu bewegen. Richtig. Achso. Ja, und wie gesagt, jetzt kommt das mit dem Kopf noch dazu. Du wirkst dennoch für mich also gar nicht so nachvollziehbar locker. Du erzählst das alles so. Ich habe doch keinen anderen Einfluss drauf. Was soll ich denn lassen? Ich habe mich da von Anfang an mit. Ich habe, als das damals rauskam, dass ich eine Metastase im Kopf habe, da habe ich mir einmal für 2 Sekunden auf die Lippen gebissen und das war's. Weil ich habe keinen Einfluss drauf. Ich muss damit ja leben. Aber du hast vor 4,5 Jahren, du bist ja jetzt auch erst 44, das ist ja noch kein Alter, hast du damals die Diagnose gehört bekommen, ich habe Lungenkrebs. Sie haben Lungenkrebs. Ja. Hat man zu dir gesagt. Richtig. Hat dich denn das damals nicht völlig umgehauen? Nö. Ich war keine 2 Minuten im Zimmer, hier in Hamburg im Großhansdorf, bei Hamburg ist das. Ich war keine 2 Minuten im Zimmer, da kam die Schwester rein, wir möchten bitte nicht so laut lachen. Also ich sehe das Ganze nicht so eng. Ja, das wundert mich jetzt schon. Hängst du nicht am Leben, an diesem irdischen Leben? Doch, natürlich, aber wie gesagt, man muss da doch genau abschätzen, wie weit man das überhaupt noch fortführen kann, das Leben. Das ist richtig. Wenn es noch lebenswert ist. Ja gut, aber ich meinte damals, als du es zum ersten Mal gehört hast, die Diagnose. Ich kenne es so von aus dem Bekanntenkreis, dass die Leute dann sehr, sehr, sehr niedergeschlagen sind. Ich wäre es wahrscheinlich auch und würde lange mit mir und meinem Schicksal hadern. Nö, habe ich nicht gemacht. Überhaupt nicht. Hast du Familie? Nein, ich lebe mittlerweile auch alleine. Ich habe mich von meiner Verlobten vor 1,5 Jahren getrennt. Wir wollten heiraten, aber... Du hast auch keine Kinder. Doch, aber 2 davon sind schon groß. Und der Lütte, der wird jetzt 8. Der wird 8? Ja. Aber ist es da, denn wenn du jetzt deine Kinder siehst oder jetzt auch den Kleinen siehst, wo lebt der? Lebt er bei dir? Der lebt bei meiner Ex. Der lebt bei der Ex. Ist es denn da nicht besonders schlimm für dich, die Vorstellung, dass du vielleicht gehen musst? Auch nicht. Ich habe da eine ziemlich harte Erziehung hinter mir. Weil vor allen Dingen, ich sehe den jeden Tag, wenn ich hier bei mir auf dem Fenster gucke, sehe ich ihn auf dem Schulhof spielen. Das ist auf dem Sportplatz. Und der kann auch ganz gut damit umgehen. Also es soll auch keine Belastung für ihn werden. Das heißt, du hast keine Angst vor dem Tod? Doch, vor allem von dem Wie, da bin ich ganz ehrlich. Vor dem Sterben hast du Angst? Ja, da hat, glaube ich, jeder Mensch Angst vor. Naja, es erschien mir alles gerade so locker, dass ihr es auch noch für möglich gehalten hätten, hättest du gesagt, nein, das macht mir auch gar nichts aus. Nee, das Wie, das darauf kommt es an. Aber du hast doch jetzt im Laufe dieser 4,5-jährigen Krankengeschichte auch sicher schon sehr viel Schmerzen ertragen müssen, ne? Es gibt gute Medikamente und ich habe einen ganz guten Arzt, der mich, was Schmerzmittel angeht, eigentlich ganz gut versorgt. Hat diese Krankheit dich also auch zum Rentner schon gemacht? Zum Ja. Vorrentner? Ja, ich bin seit 3,5 Jahren Rentner. Was machst du gegen den Lungenkrebs? Bist gar du da? Nichts. Gar nichts, das läuft jetzt so. Das läuft ganz normal. Mhm. Ich lebe gewissermaßen in den Tag rein. Mhm. Wenn jetzt also die, nehmen wir mal den Fall an, du sagst, du bist Freitag wieder bei einer Untersuchung und es kommt dabei raus, dass wirklich eine sehr finstere Diagnose, eine finstere Prognose gestellt wird. Ja. Das heißt dann für dich, ja, damit muss ich mich dann halt abfinden und wenn ich jetzt nur noch ein halbes Jahr oder ein Jahr zu leben habe, das ist dann halt mein Schicksal und so ist es halt. Richtig, ich habe auch soweit schon alles geregelt. Mhm. Also mein Körper kriegt hier die Uniklinik. Mhm. Dass dann nicht noch unnütze Kosten für meine Familie anfallen. Mhm. Und das ist alles soweit geklärt. Also. Mhm. Du hast gerade so über deinen Sohn gesprochen oder über die Ex-Verlobte. Von wem würde es dir denn schwerfallen oder von was würde es dir schwerfallen, Abschied zu nehmen? Von meiner Mutter. Von der Mutter? Ja. Mhm. Wie alt ist deine Mutter? Oh, das ist eine gute Frage. 74. Mhm. Wie steht sie zu deiner Krankheit? Sie versteht das Ganze nicht. Weil sie raucht immer noch wie ein Schlot. Mhm. Sie hustet, also wenn ich mit der telefoniere, sie ist nur am Husten. Mhm. Und also ich verstehe nicht, wie die Krankheit bei dir entstanden ist. Richtig. Warst du kein Raucher früher? Doch, ich rauche sogar immer noch. Du rauchst immer noch? Ja. Obwohl du Lungenkrebs hast? Ja, jetzt brauche ich nicht mehr aufhören. Das habe ich mit den Ärzten auch ausdiskutiert. Mhm. Aber ja. Hast du denn damals, als du die erste Diagnose bekommen hast, vor 4,5 Jahren, nicht aufgehört zu rauchen? Nee, habe ich nicht geschafft. Mhm. Keine Chance. Hätte das denn sich auf den Krankheitsprozess positiv ausgewirkt, haben die Ärzte es gesagt? Ja, wahrscheinlich nee, ja. Nee, das ist ja das Problem. Das habe ich ja im Krankenhaus mit den Ärzten ausdiskutiert. Mhm. Ich habe in den Raum gestellt, ich habe die Krebszellen ohnehin im Körper. Mhm. Und wenn ich jetzt aufhöre mit dem Rauchen, damit belaste ich den Körper doch nur unnötig. Mhm. Und da haben die Ärzte mir teilweise recht geben müssen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich für dich jetzt eine der wenigen Freuden, die du hast. Ne? Ja. Eine der wenigen Genussmittel, die im du... Im Prinzip ja. Mhm. Ich meinte gerade, dass mit deiner Mutter auch so ist, es für die auch schon ältere Frau nicht sehr schlimm. Ja, deswegen, das ist ja mein Hauptproblem. Ich kann hier im Prinzip in Hamburg und Umgebung mit niemandem drüber reden. Mhm. Weil mein bester Kumpel, als er das erste Mal gehört hat, der hat verfrost erstmal ein Bierglas verbissen. Mhm. Und wenn man das mitkriegt, ich meine, der macht sich da richtig Gedanken drüber. Und dann gibt es dann wieder die andere Schattierung der sogenannten Freunde, das geheuchelte Mitleiden. Mhm. Die sich dann umdrehen, ach mein Gott, das ist ja schlimm. Und wenn die sich wegdrehen, dann hörst du richtig, wie die denken, Gott sei Dank nicht ich. Du hast deinem kleinen Sohn das erklärt, deine Krankheit? Nee, das hat meine Ex-Verlobte ihm erklärt. Du siehst ihn, sagst du, auf dem Schulhof? Ja, ich gehe im Prinzip jeden Tag auf den Sportplatz. Kommt er denn auch jeden Tag zu dir mal rein? Nee, er war lange nicht oben. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich will vielleicht meine Ex nicht mehr. Hm. Kann ich nichts zu sagen. Aber bemühst du dich denn auch nicht darum, ihn öfters zu sehen? Nö. Warum? Eigentlich nicht. Hm. Der soll in Ruhe und Frieden leben und wieder, ich gehe davon aus, dass das ja auch irgendwo eine Belastung ist, wenn er mich häufiger sieht und auf einmal bin ich nicht da. Hm. Hm. Weil ich hab, was das angeht, eins gelernt damals im Krankenhaus oder vorher schon. Man muss bis zu einer gewissen Grenze muss man Egoist sein. Hm. Jetzt bist du den ganzen Tag zu Hause mit dir und deiner Krankheit. Was machst du den ganzen Tag über? Fernsehen gucken, Domian hören und sehen. Mhm. Ich habe es auch bis vor kurzem habe ich noch gearbeitet. Mhm. Ich habe noch nicht mal gekündigt, muss ich jetzt erstmal machen, weil ich habe auf 630 Mark Basis was gemacht. Mhm. Was ist denn das so für ein Gefühl, wenn du das jemandem beschreiben solltest? Du bist ganz alleine für dich, du hast nicht viele Freunde, nicht viele nahe Menschen um dich herum. Deine Mutter ist die nächste Person, vermute ich mal. Auch, ne? Also Freunde habe ich doch schon einige. Also sagst du immer meine Telefonrechnung. Naja gut, also bekannt, aber so richtig, hast du ja gerade selbst gesagt, dass du dich gar nicht mit denen richtig unterhalten kannst. Nee, nicht über die Krankheit. Weil nicht über die Krankheit. Das belastet die meisten. Mhm. Mehr jedenfalls als mich. Mhm. Das ist mein Eindruck. Mhm. Hast du manchmal so Phasen am Tag, wenn du da so für dich eben alleine bist? So depressiv? Ja, meine ich. Nee, nee. Gar nicht. Nein. Mhm. Noch nicht mal melancholisch. Mhm. Also ich denke beispielsweise in der Richtung, wenn... Das schöne Sommer jetzt und das so Gedanken durch einen Kopf gehen, vielleicht ist es der letzte, den ich erlebe. Nö. Gar nicht. Nö, überhaupt nicht. Weißt du, Thomas, dass du eigentlich froh sein kannst, dass du so gestrickt bist? Ja. Weil es macht dir das einfacher, mit dem Schicksal, mit diesem Schicksal umzugehen. Ich weiß. Mhm. Jetzt, so, das war mein letzter. Aber ich könnte mir vorstellen, auch wenn du das alles relativ locker siehst, dass du dennoch jetzt mit einer Hoffnung Freitag zu dieser Untersuchung gehst, oder? Ja, also ich meine, ich habe jetzt 4,5 Jahre gewonnen und nochmal so 3-4 Jahre wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Das wäre so ein Wunsch, den du äußern. Also wenn du jetzt einen Wunsch feilst, 3-4 Jahre vielleicht nochmal. Ja, so, wenn ich die 50 erlebe und dann vielleicht als nächstes Ziel, wenn der Lüde 18 ist, so, also gewisse Ziele hätte ich schon. Ich wollte auch nochmal 2 Wochen nach Paris. Eigentlich dieses Jahr, aber das schaffe ich finanziell nicht. Leider. Thomas, dann wünsche ich dir, wenn noch nicht Paris drin ist, aber diese vielen Jahre noch. Dankeschön. Das wäre eine schöne Sache. Und dass die das irgendwie schaffen, mit der Bestrahlung vielleicht, oder wie auch immer. Ja, ich hoffe schon, dass da irgendwas geht. Wie sieht es aus mit dem Autogramm? Christo, wir rufen dich vielleicht nochmal an wegen der Adresse. Das ist nett. Ansonsten sage ich euch anderen, die ein Autogramm haben wollen, ruft bitte am Tage diese Telefonnummer hier an, dann kriegt ihr eins. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast, Jürgen. Lieber Thomas. Ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute. Danke. Die Sendung ist immer sehr interessant. Vielen Dank. Oder fast immer. Ab und zu gibt es auch Themen, wo ich nicht so gerne reinhöre. Mhm. Aber ja, klar, das ist, glaube ich, normal. Normal bei der Sendung, ja. Richtig. Alles klar. Vielen Dank, Jürgen. Alles Gute. Tschüss, Thomas. Tschüss. Jetzt muss ich meine Regie mal sagen, dass das grüne Lämpchen von Thomas hier noch leuchtet. Das heißt, ich kann ihn nicht rausnehmen. Ich kann ihn nicht trennen. Das ist jetzt für euch ein Buch mit 7 Siegeln, aber das sind so die Einzelheiten unserer Computeranlage, die, glaube ich, jetzt gerade mal wieder kaputt geht. Domian, hörst du mich? Ja, wer ist da? Ja, hier ist der Andreas. Ach, ich habe dich gar nicht hier reingedrückt, aber du bist da. Ja, euer Computerfehler. Ja, ich sehe schon, der Computer dreht wieder durch. Andreas, schön, dass du da bist. Domian, ich finde es toll, dass ich durchgekommen bin, ist ja bei euch immer ein ganz großes Problem. Ja, du bist 39, habe ich gar nicht gesagt gerade, ne, glaube ich. Nee, hast du nicht gesagt. Ich muss mal eben, bevor wir uns jetzt unterhalten, ich bin immer noch ein bisschen irritiert, gerade von dem Thomas. Hast du das Gespräch mitgehört? Ja. Kannst du das verstehen, dass der so locker mit dem hammerharten Schicksal umgeht? Nein, kann ich nicht verstehen. Er hat auch Sorgen und Ängste. Ich glaube, er versucht, die zu verdrängen. Ja, andererseits denke ich mir, wenn es ihm so gelingt, ist ja auch okay. Ne? Wenn er so seine letzte Zeit noch einigermaßen gut gestimmt hinkriegt, ist es ja auch gut. Aber es ist mir so befremdlich gewesen. Ja. Ging dir auch so? Ja. Mhm. Das ist ein Schicksal, das muss jeder nach seiner Fassung gestalten. Mhm. Mhm. Andreas, aber jetzt zu dir. Du hast mich auch angerufen. Ja, ich habe folgendes Problem. Ich habe bei einer Nachbarschaftsfeier mit meinem Nachbarn geschlafen. Mit deinem Nachbarn? Ja. Nicht mit der Nachbarin? Nein, mit meinem Nachbarn. Ich bin selbst verheiratet, habe 2 Kinder. Mhm. Und der Nachbar ist auch verheiratet? Und der ist auch verheiratet. Der ist auch verheiratet. Ja. Mhm. Hat auch Kinder. Ja. Und Thomas, nicht Thomas, Andreas, kannst du ein bisschen lauter sprechen? Also ja. Ein bisschen näher an den Hörer gehen. Ja. Hattest du vorher schon irgendwelche homoerotischen Kontakte, irgendwas, oder Bi-Kontakte, irgend sowas? Nein, noch gar nicht. Noch kein Mal? Nein. Mhm. Und wie ist es jetzt genau dazu gekommen? Na, wie gesagt, wir wollten raus, wir wollten mal austreten und sind uns denn dabei, also nicht dabei, aber hinterher, dann halt etwas näher gekommen. Also im Haus war die Feier? Ja. Und ihr seid rausgegangen zum Pinkeln und, aber dann, das ergibt sich doch nicht einfach so, wenn man eigentlich dieses nicht sucht auch. Nein, wir haben dann ein bisschen gesprochen und so und angetrunken ist, beide? Ja, genau. Und er ist mir auch näher gekommen. Ging das eher der erste Schritt von ihm aus? Von ihm aus, ja. Mhm. Was heißt denn hier gekommen? Hat er dich gestreichelt oder? Ja, in der Richtung. Wie in der Richtung? Das war so befremdlich für mich im ersten Moment. Mhm. Hat mir aber sehr gut gefallen. Mhm. Und ist dann so weit gekommen, dass wir dann zusammen geschlafen haben. Draußen? Draußen, ja. Was heißt zusammen geschlafen? Habt ihr Sex miteinander gehabt? Haben wir gehabt. Mhm. Hat euch also gegenseitig befriedigt? Ja. Mhm. Und ich traue mich nun wirklich noch kaum noch raus, dass ich ihn jetzt treffe, dass er irgendwas erzählen könnte oder sonst irgendwas. Mhm. Gerade was auf der Nachbarschaft ist. Mhm. Und ihr seid dann, lass uns nochmal zu dem Abend zurückgehen, es ist dann passiert? Bitte? Es ist passiert dann draußen, im Garten irgendwo wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Mhm. Es hat dir... anfänglich warst du irritiert, aber es hat dir dann gefallen? Oder? Ja, sehr sogar. Sehr sogar? Ja. Mhm. So, dann das ist ja das, was mir Probleme bereitet, dass es mir halt so gut gefallen hat. Jetzt frage ich dich, und dann ist das zum ersten Mal in deinem Leben passiert und dann gehst du wieder hoch auf die Party, warst du da nicht völlig durch den Wind? Nee, ich bin nicht mehr auf die Party gegangen, ich bin ja nach Hause gegangen. Ach so. Mhm. Meine Frau ist dann da geblieben. Mhm. So, jetzt irritiert dich das so, dass es dir so gefallen hat. Und ja, du kommst genau. Wahrscheinlich ins Grübeln. Was ist mit mir los? Bin ja, ich weiß nicht, wohin mit meinen Gefühlen im Moment. Also. Das heißt, wenn du jetzt so freien Lauf dir lassen würdest, würdest du es gerne nochmal machen mit ihm? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Du hast seitdem mit ihm aber nicht mehr geredet? Nein. Mhm. Und seit auch... Also nur noch so ein Hallo über den Zaun und... Mhm. Weil halt auch die Angst da ist, dass irgendwer was mitbekommen könnte. Ne? Mhm. Aber wäre das dann nicht vielleicht der allererste Schritt, um auch diese Angst mal ein bisschen in den Griff zu kriegen, dass du ganz einfach mit ihm mal darüber redest, nach dem Motto, pass mal auf, ist ja verrückt, was uns passiert ist. Wie hast du das jetzt im Nachhinein verkraftet und wie ist es bei dir angekommen? Also ich habe da ein ganz großes Problem mit. Warum? Wie gesagt, durch die ganzen Nachbarn, fast die ganze Nachbarschaft war da und... Na gut, aber du sollst ja mit ihm erstmal alleine reden. Vielleicht sagt er zu dir dann ja, genau, ich habe auch totale Angst und wir vereinbaren jetzt absolutes Stillschweigen. Dann hättest du doch schon mal die Sorge, eine Sorge weniger. Ja, meine Sorge ist, dass das Ganze tiefer gehen könnte. Gut, das ist jetzt die zweite Thematik. Aber die erste Thematik war ja, du hast Angst, dass es in die Nachbarschaft sickern könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass er genauso Angst hat, dass du vielleicht irgendwas rumposaunst. Mhm. Und dafür wäre es doch erstmal gut, wenn ihr beiden euch mal einfach mal darüber unterhalten würdet. Mhm. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, du hast Angst, dass es tiefer gehen könnte, dass du mehr bisexuell orientiert oder schwul orientiert bist. Ja. Mhm. Ja, das ist natürlich eine Sache. Wie läuft denn deine Beziehung, deine Ehe? Eigentlich sehr gut. Sexuell auch? Ja. Mhm. Aber ich bin jetzt so durcheinander, so verwirrt. Mhm. Durch diese Sache. Mhm. Gerade weil es einem so gut gefallen hat. Das ist das Problem. Mhm. Mhm. Hast du denn dich früher auch schon mal ertappt? So ganz im Geheimen, dass du schon mal so Männer nachgeguckt hast? Oder? Eigentlich gar nicht, nein. Bei Pornos auch schon mal gerne auf das beste Stück von dem Mann geguckt hast? Ja, das schon. Das schon, das schon ja, aber so jetzt gezielt, also nicht. Mhm. Mhm. Ja, es kann ja sein, dass es wirklich ganz tief in dir geschlummert hat all die Jahre und das jetzt halt durch diese Aktion rausgekommen ist. Mhm. Ja, bloß auf der einen Seite will man die Familie nicht verlieren. Mhm. Auf keinen Fall. Auf der anderen Seite fühlt man sich dahin gezogen. Mhm. Und das ist das, was einen so fertig macht. Mhm. Großes Problem. Großes Problem. Ja. Natürlich, auch wenn du diese bisexuelle Ader jetzt in dir entdecken würdest, heißt das ja nicht automatisch, dass du grüne Bahn hast oder freie Bahn hast, nun auch promisk zu leben, sage ich jetzt mal. Also mit Männern dann auch Sex zu haben. Du bist ja in einer Beziehung und du hast Verantwortung zu tragen, deiner Frau gegenüber und den Kindern gegenüber. Ganz genau, ja. Mhm. Mhm. Empfindest du denn diesem Nachbarn gegenüber mehr noch als so eine große Zuneigung, ja. Das auch noch. Also es ist nicht nur so eine körperliche Hingezogenheit, dass du es geil findest, mit dem vielleicht das nochmal zu machen. Auch eine Herzensgeschichte schwingt da auch mit. Ja. Mhm. Mhm. Eine große Zuneigung, das ist ja das, was einem Angst macht. Mhm. War das denn vorher auch schon so, dass du den eigentlich ganz gern gemocht hast, den Nachbarn? Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Mhm. Also so als Freund, als Kumpel und so, überhaupt kein Thema. Wie lange kennt ihr euch? 12 Jahre. Mhm. 13 Jahre. Und die Familie, verkehren die auch so miteinander? Also, ja, ja. Das schon, es ist eine hochgespannte Atmosphäre. Die Kinder spielen zusammen und... Das ist ja das Ganze, ne? Dass das alles halt so familiär ist. Mm, mm. Mein Gott, bei dem nächsten Zusammentreffen, wenn die euch besuchen, das ist doch wahrscheinlich ganz... Ja, ich glaube, ich kann ihnen gar nicht in die Augen gucken. Andreas, du musst mit dem reden. Das ist wirklich das allererste, was du tun musst. Du musst mit dem reden. Ja. Und du hast da ja auch gar nichts zu verlieren. Entweder quatscht er... Ich habe eine ganze Menge zu verlieren. Nein, wenn du mit ihm redest, erstmal überhaupt gar nicht. Also entweder quatscht er... Das würde er aber auch tun, wenn du nicht mit ihm redest. Oder ist es für ihn genauso ungewöhnlich alles und ihr könnt euch da beide vielleicht ein bisschen auch helfen und einfach mal darüber reden, damit ihr die Angst zumindest los seid, dass es nach außen dringt. Also meinst du, dass ich auf jeden Fall die Aussprache suchen sollte? Auf jeden Fall, finde ich. Und dann musst du weiter gucken, was in dir geschieht. Da kann man jetzt ja gar nichts zu sagen, wie stark das wird oder wie tief das wird. Oder ob du einfach sagst, okay, ich habe jetzt das entdeckt bei mir, aber ich lebe mit meiner Frau und vielleicht werde ich irgendwann auch mal schwul oder bisexuell leben. Aber das allererste, was zu tun ist, finde ich, ist, du wirst mit diesem Mann reden. Gut. Alles Gute, viel Glück. Hab recht, schönen Dank. Andreas. Und mach weiter so. Toi, toi, toi, dir auch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Andi habe ich jetzt dran, der ist 22, hallo. Ja, morgen Jürgen. Morgen Andi. Warum rufst du an? Und zwar, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich anfange, also ich bin ziemlich nervös. Fang irgendwo an, beim Wichtigsten. Ja, und zwar eben hat ja eine junge Dame angerufen, von wegen Skinheads. Mhm. Fangen wir mal so einfach an, ich weiß jetzt nicht, wie ich anders sagen soll. Mhm. Und zwar wollte ich dazu sagen, die Jungs, die so sind, die sind nicht aus irgendeinem Grund so, die sind nicht so, weil sie dumm sind oder so. Mhm. Weil ich war früher auch so, mhm. Ist ein bisschen her. Mhm. Das fängt meistens an, wenn man Probleme zu Hause hat. Mhm. Und wenn man noch ein bisschen jünger ist, so 15, 14, mhm. 15, wo man beeinflussbar ist. Mhm. Es ist nicht so, dass die Jungs wirklich dumm sind. Ich weiß. Ich habe ja auch schon einige Male hier mit Leuten aus der Szene geredet. Ich weiß es. Mhm. Nee, weil das hört sich dann immer so an. Weißt du, das ist... Ich kann damit eigentlich... Ich komme mit den Leuten gut klar, sicher. Ja. Also du warst auch ein richtig aktiver Skin. Ich war richtig drin, ja. Wie bist du rausgekommen? Ja, und zwar, ich bin mit 15 ungefähr bin ich in Heim gekommen. Mhm. Und auch ziemlich weit weg von den ganzen Leuten von damals. Und ja, mit denen hatte ich halt überhaupt dann gar keinen Kontakt mehr, keinen telefonischen, keinen Brief, mhm. brieflichen, heißt das so, ja, ne? Mhm, ja. Und ich habe dann halt auch, ja, die Leute kennengelernt, die ich vorher eigentlich nicht leiden konnte. Mhm. Auch Leute aus der Drogenszene, mhm. gegen die hatte ich auch was, weil ich meine, mhm. die finde ich auch nicht so toll im Moment, aber mhm. ist ja jetzt nicht so wichtig. Und ich habe halt Leute kennengelernt, mit denen ich dann halt gut klarkam. Also es war letztendlich durch das Heim, ne? Bist durch du das Heim, ja sicher. Jetzt sag mir mal bitte, wenn du sowas hörst, ne, solche Geschichten wie gerade, dann hast du gemerkt, dass ich letztendlich hilflos bin, weil man nur sagen kann, ist scheiße, was da gelaufen ist? Klar. Was soll man denn sagen? Was soll man denn so einem Mädchen sagen, dem das passiert ist? Ich weiß es nicht. Oder was soll man denen, ich weiß ja, wir haben ja auch Zuschauer aus der Skin-Szene hier, weiß ich. Mhm. Was soll man denen denn sagen? Ja, ich weiß jetzt nicht, was du von mir hören willst, oder? Ja, du kommst doch nur da raus und du weißt doch auch, wie die Leute ticken. Ja, die ticken nicht, die haben echt, zu Hause hatten die alle Probleme, das ist mhm. bei allen so. Mhm. Und die sind alle so aufgewachsen, denen kann man das nicht so leicht rausreden. Mhm. Klar. Die kennen nichts anderes, weißt du, die suchen sich ihre... Die Ursachen sind wahrscheinlich vielschichtig und sehr komplex, ist mir auch klar. Ja. Aber das ist nicht zu rechtfertigen... Damit ist das Handeln nicht zu rechtfertigen. Nee, das nicht. Ist klar. Sicher, klar. Mhm. Sehe ich heutzutage auch an. Mhm. Nur damals habe ich das nicht eingesehen. Mhm. Weißt du, da war mir bloß mhm. mein Leben erstmal wichtig. Mhm. Und halt in der Szene, da hat man halt seine wirklich, die ersetzen wirklich die Familie. Mhm. Und das ist das, ja, ich sag mal, Gefährliche daran. Mhm. Weil man hat nachher mehr Kontakt zu den Leuten als zur Familie. Mhm. Inwiefern ist überhaupt so dieser nationale Gedanke wichtig? Ist das nur Fassade oder hängen die Leute sich wirklich daran auf? Zum Teil. Also es gibt viele Leute da, die sogenannten Mitläufer, mhm. die blurken halt immer nur ja, mhm. Deutschland und so. Mhm. Nur die Leute, die sich ein bisschen mit der Vergangenheit damit auseinandersetzen, die sehen das dann doch schon ein bisschen anders. Die denken auch, mhm. die wollen eigentlich immer nur das Beste für ihre, sag ich mal, Zukunft, für die Kinder. Andi, wenn du jetzt einem Skin gegenüberstehst, wie würdest du ihn mit welchen Hauptargumenten versuchen, da rauszuholen? Nee, ich würde ihn ja gar nicht versuchen rauszuholen. Weil er wird irgendwann werden sie alle die Erfahrung machen, die ich gemacht habe. Mhm, hoffentlich. Die werden sie alle machen, nur ich werde niemandem irgendetwas ausreden oder... Mhm. Ich bin nicht so hoffnungsvoll, dass alle die Erfahrung machen, wie du sie gemacht hast. Nee, glaube ich auch nicht, aber es wird zum größten Teil wird so sein. Also mit deinem Hintergrund sagst du, letztendlich kann man gar nicht reden, das muss sich so entwickeln. Das muss sich meistens, alle Sachen müssen sich irgendwie entwickeln, egal was es ist. Mhm. Aber es ist schon schlimm, ne? Man steht da hilflos vor und es können immer wieder üble Dinge passieren und man kann, so sagst du, gar nicht mit Argumenten einwirken. Nee, was hat man ja überall. Andi, die Sendung ist zu Ende. Danke für deinen Anruf. Gut, dass du noch drauf warst. Kein Problem. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ciao, ciao. In der Technik, Markus Liebetanz. Morgen heißt unser Thema die größte Niederlage meines Lebens. 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen. Ich wünsche eine gute Nacht.